Ich möchte euch jetzt vorstellen, Pastor Karl Peloschek. Bitte gebt ihm einen ganz warmen, intensiven Applaus. Schönen guten Abend. Ich möchte euch nochmal bitten, den gleichen Applaus nochmal für Jesus zu geben. Please. Yeah. Halleluja. So habe ich das lieb. I like that. Jesus zu erheben. Amen. To lift Jesus up. Ich brauche hier meine Skripten heute Abend, denn es soll ja der gleiche Gottesdienst wie Vormittag sein. I need my text because it's supposed to be the same service as in the morning. Und wenn du einem Pastor ein Mikrofon in die Hand gibst und keine Skripten, dann kann alles passieren. If you give a microphone to a pastor but no script, everything can happen. Und ich möchte mich auch bedanken für meine englische Stimme. Yeah, thanks. Schön, dass ihr da seid. Nice to have you. Ich liebe auch eure Gegenwart. I love your presence. Ich liebe eure Offenheit. I love your openness. Ich habe es sehr genossen im Lobpreis, wie ihr so mutig und wirklich mit vollem Herzen mitgesungen, mitgeklatscht und wahrscheinlich auch mitgedanzt habt. I really liked your worship and your openness and that you danced and clapped. Und es befreit mich sehr. And that really frees me. Euch so zu erleben. To see you like that. Erinnert mich an einen König. It reminds me of being a king. It reminds me to King David. Oh, it reminds me of King David. Es erinnert mich an König David. Denn König David hat auch gedanzt vor der Bundeslade. And because mit aller Kraft. King David, he also danced in front of the for the ark. Of the ark, yeah. Ja. Und hat dem Herrn Ehre gegeben. And Amen. Gave praise to the Lord. Hallelujah. Schön, dass ich da sein darf, dass ich eingeladen wurde. Thank you for being invited. Ich weiß nicht, was Pastor Rob über mich erzählt hat. I don't know what Pastor Rob told you about me. Nur das Beste, okay. Ja, klar. Only the best, of course. Aber ich möchte auch etwas über Pastor Rob erzählen. But I also want to tell you something about Pastor Rob. Heute Morgen, als wir hier Lobpreis gefeiert hatten. In the morning when we had worship together. Also beim zweiten Lied ungefähr. The second song. Ja, da kam es richtig, die Salbung Gottes. There was an amazing blessing from God, an anointing. Ich möchte nicht sagen, dass heute Abend keine Salbung ist. I don't want to say that there's not going to be an anointing today in the evening. Gewaltig. Ganz, ganz tolles Lobpreisteam, ganz, ganz toller Anbetungsgeist. Amazing worship team, amazing worship spirit. Aber ich möchte was erzählen von dem, was Gott mir gegeben hat für die Gemeinde. But I want to tell you about something that God gave me for the church. Und das war Vormittag beim zweiten Lied. That was in the morning at the second song. Und es war so wie eine Vision, so wie ein Bild, das Gott mir gegeben hat. It was like a vision or a picture that God gave me. Und ich sah diese Gemeinde hier, sie war fast leer. And I saw the church and it was almost empty. Die Musiker waren nicht da. There were no musicians. Aber Pastor Rob war da. But Pastor Rob was here. Er stand hier. And he was standing here. Und er hat die Hände so gehoben. And he lifted up his hands. Und hatte den Herrn angebetet. And he praised the Lord. Und dann habe ich gesehen, wie die Türen aufgegangen sind beim Eingang. And then I saw the doors open. Und Pastor Rob hat immer angebetet, er hat gepriesen. And Pastor Rob kept praising. Und die Hände so hochgehoben. And he kept lifting up his hands. Und da kamen Menschen rein. And people came in. Und die hatten so Ketten um die Füße, um den Körper, so schwere Kugeln. And they were chained around their feet and their bodies. Und es kamen immer mehr rein. And more of them came in. Die hatten sich hingesetzt. And they sat down. Und hatten gesehen, wie Pastor Rob gepriesen hat. And they watched Pastor Rob praise God. Und als die Menschen hier gesessen sind. And when the people sat here, und immer noch mehr reingekommen sind, and more came in, habe ich gesehen, wie vom Himmel, wie Gott so ein Schwert, ein großes Schwert, in Pastor Robs Hände gelegt hat. I saw a sword given to Pastor Rob, which came down from heaven. Und im Lobpreis, in der Anbetung, hat dann Pastor Rob auch gehört: Geh hin und befreie diese Menschen. And Pastor Rob heard while he was praising, go and free those people. Und er nahm dieses Schwert und er ging zu diesen Menschen. And he took the sword and went up to those people. Und er zerschlug die Ketten. And he just broke the chains. Und er setzte sie frei. And freed them. So es hat mich sehr berührt, dass Gott Menschen in dieser Gemeinde freisetzen wird. And that really touched me that God wants to free people in this church. Dass Menschen hereinkommen werden, die in Süchten gefangen sind. That people would come in here who were addicted. Aber es ist eine Salbung durch Anbetung und Lobpreis. But there is an anointing here through worship. Die diese Menschen freisetzen wird. Which will free those people. Das Kraft. It's strength. Das ist Macht und Herrlichkeit. Power and glory. Im Lobpreis und in Anbetung. In worship. Und ihr seid eine anbetende Gemeinde. And you are a worshiping church. Und der Herr wird es verwenden. And God will use that. Das ist eine Salbung. That's an anointing. Das sind ganz tolle Werkzeuge. And it's a real a great instrument for God. Öffne dich für den Herrn und du wirst sehen. Open up for God and you will see. Halleluja. So, Gott hat was Mächtiges vor mit euch. Amen. So, God is going to do amazing things here. Das war der Applaus von vorhin. Ich glaube, wir werden hier nochmal einen Applaus geben, oder? So, that was the applause. Halleluja. Halleluja. Ich kenne euren Pastor ja schon sehr lange. I've known your pastor for a long time. Etwa 20 Jahre. About 20 years. Damals war noch so ein kleines Kellerlokal, als die Gemeinde begonnen hatte. The church was a little bit smaller. It was down in the cellar. Ja. Und ich war da und ich habe ihn kennengelernt. And I was here and I got to know him. Dann habe ich ihn ein bisschen aus den Augen verloren. And then I lost contact with him. Aber so etwa vor 4 Jahren. But about 4 years ago. Ja, vor 4 Jahren. Da hat mich dann der Herr berührt und ich begann für ihn zu beten. And God touched me about 4 years ago and I started praying for Pastor. Aber ich hatte keinen Kontakt zu ihm. But I didn't have contact with him. Aber ich habe für ihn gebetet. But I prayed for him. Und ich weiß auch nicht, was er durchgemacht hat. And I know what he went through. Ich weiß es nicht. Oh, I don't know what he went through. Ja, aber da war so eine Last. But there was a burden on me. Für ihn, für die Gemeinde. For me to pray for the church and for him. Und jetzt haben wir uns wieder kennengelernt. And now we got to know each other again. 26. Oktober war beim Nationalfeiertagsgebet dabei. He was there on October 26th when we were praying for the national holiday. Und wir hatten uns dann vereinbart zum Kaffee und zum Essen. And we met again for coffee and we ate together. Ja, wir hatten gute Gespräche. And we had a lot of good conversations. Und er hat mir erzählt, wie alles in seinem Leben begonnen hat. And he told me about how everything began in his life. Und was auf seinem Herzen ist. And he told me about his heart. Und er hat mir erzählt, dass Gott ihn einmal gefragt hat. And he told me that God asked him once. Welche Person der Bibel denn er gerne sein möchte? Which person in the Bible would you like to be? Oder was, wie er sich selber auch sieht. Or how do you see yourself? Und wie aus der Pistole geschossen kommt er, Noah. And without thinking, he just said Noah. Denn Noah hat eine Arche gebaut. Because Noah built an ark. Und Rob ist ein Archenbauer, Amen, ein Gemeindebauer. And Pastor Rob is like an ark builder. Er ist ein richtiger Pastor für Gemeindebau. Amen. He wants to build churches. Das ist er. Und da ist echt Erweckung auf seinem Herzen. And that's the revival on his heart. Und wir wollen Erweckung sehen in Wien. And we want to see revival. Wir wollen Menschen sehen, die da reinkommen. And we want to see people come in here. Die vielleicht nicht so overdressed sind wie ich heute. Who are not as overdressed as me. Aber das ist vom Vormittag noch. But that's from the morning still. Ich lebe etwas außerhalb von Wien, so war ich nicht zu Hause. I live outside of Vienna and I didn't have the chance to go home. Und die werden da reinkommen und werden ganz, ganz schrecklich vielleicht aussehen. And they will come in here and maybe auch gar they nicht will gut riechen vielleicht. Maybe they will not aber smell wird sie nice. Reinbringen oder wird sie verändern. But God will bring them in and change them. Und das sind nicht unsere Projekte. But they're not our projects. Sind nicht unsere guten Ideen, die wir haben. It's not about our good ideas. Obwohl wir oft welche haben. But we have a lot of good ideas. Stimmt's? Right? Ich hatte auch viele gute. Ich habe immer noch gute Ideen. I had a lot of good ideas and I still have good ideas. Aber weißt du, das Gute ist oft der Feind des Besten. But the good things are often the enemy of the best. The best. Ja, und der Herr hat die besten Ideen. And God has the best ideas. So werden wir unsere Ideen zurückstecken. So our ideas have to step back. Denn Erweckung kannst du nicht machen. Because revival is nothing you can do. Erweckung kannst du nicht produzieren. It's nothing you can produce. Erweckung ist das Ergebnis von etwas Bestimmten. It's the outcome of something very specific. Da möchte ich mit euch heute ein Stück weit hineingehen. And I would like to talk about that today. Ja, genau. Als Rob dann gesagt hat, er ist Noah. And when Rob said that he was Noah. Habe ich ihn fast ein bisschen beneidet drum, denn ich bin eher nicht so ein Noah. Then I was a bit jealous because I'm not the Noah type. Ich bin mehr so ein David. I'm more like David. Nicht weil ich Goliath erlegen möchte. Not because I want to have a fight with Goliath. Aber ich habe heuer eine ganz, ganz schwierige Zeit erlebt, so wie David es erlebt hat in seinem Leben. But I went through a hard time this year like David. Wir kennen David ja nur von diesem wunderbaren Ereignis, wo er den Goliath niederlegt. And David is so popular because of the fight he had with Goliath. Aber als, als David mit 17 Jahren gesalbt wurde zum König, and when David became king when he was 17, dann denken wir oft im nächsten Jahr, dass maximal 2 Jahre später sind wir in unserer Berufung drinnen, oder? And we might think that 1 year later or 2 years later we have maximal our calling. Maximal 3 Jahre. Maximum 3 years. Aber David war König dann mit 37, 20 Jahre hat es gedauert. But David was king when he was 37. Die Zeit dadurch war ziemlich hart für ihn. It took 20 years and those 20 years were really auch hard. So ein Zwicken. So he was pinched a lot. Vielleicht sogar noch mehr. More. Charakterschulungen sind harte Schulungen. Because challenges, trials, they challenge our character. Und David ging dadurch. And David went through those trials. Aber weil sich David gebrauchen hat lassen. Because David was used or konnte Gott ihn verwenden für sein Werk, für diese Aufgabe. God was able to use him for certain things. Denn David hatte letztendlich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Because David had a certain responsibility or a duty. Oder besser, Gott hat durch David etwas erfüllt. And God made something happen through David. Er hat die 12 Stämme Israels wieder zusammengebracht zu einem Volk. He joined together the 12 tribes of Israel to one. Und David ist ja nur der Schatten dessen, was gerade passiert und was noch kommen wird. And David is only the shadow of what was what happened and what was going to happen. Denn wir lesen auch von dem Sohn Davids. Because we also read about the son of David. Und das ist Jesus Christus. And that's Jesus Christ. Und Jesus selber wird sein Volk sammeln. And Jesus himself will join together his people. Er wird sein Volk zusammenbringen. He will join together his people. Alle, die Jesus nachfolgen. Everybody who believes in God. Die Jesus in ihrem Herzen haben. Who have Jesus in their heart. Sind sein Volk. They are his people. Und Jesus wird sie sammeln. And Jesus will join them together. Denn Jesus hat eine Braut. Because Jesus has one bride. Gott sieht nicht die katholische Kirche und die protestantische Kirche. God does not see the Catholic Church and the Protestant Church. Er sieht nicht die Freikirchen. And the free churches. Oder die Baptisten oder die Pfingstler oder das CIG. Or the Baptists or the CIG or the Pentecostal Church. Gott sieht seine einzige Kirche. God sees one church. Seine Gemeinde. His church. Sein Volk. His people. Er sieht uns als eins. He sees us as one. Und er wird uns zusammenbringen. And he will join us together. Amen. Amen. Halleluja. So Erweckung können wir nicht produzieren. So revival is nothing we can produce. Erweckung werden wir sehen, wenn wir Einheit leben. We will see revival when we stand together in unity. Und das ist das Allerwichtigste, wo wir heute uns auch hinbewegen möchten. And that's the most important thing we can work towards. Wo wir schon dabei sind, wo Gott uns schon hinführt. Where God is already leading us to. Wollen wir da hingehen? Do we want Seid to go ihr bereit? There? Are you ready? Halleluja. Im 2. Chronik 7, Vers 14, das war auch dieser Vers, den wir am 26. Oktober gehört haben, beim Nationalfürbittegebet. When we prayed together on the national holiday in October, it was all about a verse in 2. Chronicles 7, 14. Da haben wir auch gehört, dass, wo da steht, wenn sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht, und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. So wir sind sein Volk. So we are his people. Wenn wir Jesus im Herzen haben, and if we have Jesus in nachfolgen, our hearts, sind wir sein Volk. Then we are his people. So Gott spricht hier von uns. So God is talking about us. Vielleicht sagst du es als Altes Testament. Maybe you can say this is the Old Testament. Neues Testament ist heute gültig. And the New Testament is. Ich sag dir, beide sind gültig. Now, and Amen. I can tell you both of them are true. Beide sind gültig. Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte 3, Vers 19. In the New Testament we can read it in Acts 3, verse 20. Und ich möchte euch bitten, dass wir es gemeinsam aufschlagen. And I want to ask you to read this. I want to read this together. 3, Vers 19. Und hier lesen wir, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht oder wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Okay, so starting with verse 19 to 21. Repent, Then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Die Hauptaussage, die wichtige Aussage, die uns jetzt beschäftigen wird, ist im 20b, wo wir lesen, und er euch den vorherbestimmten Christus senden wird, Jesus. The most important message is in verse 20, where it says that he will send the Messiah. Um das zu verstehen, können wir einen ganz kurzen Exkurs machen. And in order to understand that, we have to do a little... Exkurs. I don't know. Ein Rückblick. We have to look back at something. Overview. Ist vielleicht auch jemand da, der das erste Mal so einen Gottesdienst besucht und auch wir wollen ganz einfach alle mitnehmen jetzt. And maybe some of you have not been here before and we just want to start with the same level for everybody. Sie macht das echt super. Echt spitze. Der Applaus gehört jetzt dir. Halleluja. So Jesus, das Wort Gottes kam in diese Welt, lesen wir. So the word of God came into this world. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu heißen. And everybody who invited him in, they received the right to be called the children of God. Jesus ward Fleisch, wurde Fleisch. And he became flesh. Er wuchs heran. And he grew up. Begann zu predigen. And he started to preach. Tat Wunder. And he did miracles. Tat Gutes. And he also did good deeds. Er ließ sich übervorteilen. He was overruled and also deceived. Wurde ans Kreuz genagelt. He was crucified. Hat sein Blut vergossen. His blood was shed. Er starb. He died. Wurde begraben. He was put into a grave. Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag. And God, he rose from the dead after 3 days. Und heute sitzt er zur Rechten Gottes. And today he's sitting on the right side of God. Und betet für dich. And is interceding for you. Er ist ein Fürbitter. He is interceding for you. Wenn du wissen möchtest, was Jesus gerade tut, if you want to know what Jesus is doing at this moment, er betet für dich. He's praying for you. Er sagt, hey, komm, gib den Karl Salbung. He's saying, bless Karl. Ja, und seine englischen Stimme. And his English voice. Und gib allen hier Salbung, gib and Segen. Anoint and bless everybody. Lass sie das Wort erkennen. Let them, er betet. Receive the word. Für dich. He's praying for für you. Für uns. For us. Und da wartet er. And he's waiting there. Wie wir gerade gelesen haben im Vers 20b, bis der Herr, bis er, nämlich Gott, euch den vorherbestimmten Christus Jesus senden werde. So, like we just read in Acts 3, verse 20, that he may send the Messiah who has been appointed for you. So, Jesus wartet, bis der Vater ihm sagt, du kannst zurück auf diese Erde. So, Jesus is waiting until the Father tells him that he can go back to this earth. Aber bevor das alles geschehen kann, muss vorher noch etwas anderes geschehen. But before this can happen, something else has to happen. Und das lesen wir, oder haben wir schon gelesen, Vers 19. And wir wollen noch mal einen Blick drauf machen. We read in verse 19. Wo es da heißt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Jetzt fragst du dich, kommt nicht wieder so eine Bußpredigt? And you might think, okay, he's going to talk about die repentance. Knie hier, oder wie? Go get down on your knees. Aber wir müssen immer wieder Buße tun, wenn wir vom Willen Gottes, von den Wegen Gottes abgekommen sind. But we have to repent again and again if we have not walked the ways of the Lord. Denn Gott sagt an anderer Stelle, because God says in another verse, dass wenn wir glauben, dass Gott ist, that if we believe what God is, exist, that God exists, dann müssen wir auch glauben, then we also have to believe, dass wenn wir ihn suchen, that if we seek him, und wir noch finden, and we will find him. Aber dass er ein Belohner ist. But that he's something, somebody who wants to reward us. Dass er uns belohnen wird, wenn wir ihn suchen. He will reward us if we seek his face. Und die Antwort hier in Vers 20 zeigt das Gleiche. And that's the answer given to us in verse 20. Damit Zeiten der Erquickung kommen. That times of refreshing may come. Zeiten der Erquickung. Times of refreshing. Erfrischende Zeiten. Refreshing times. Wer wünscht sich von euch erfrischende Zeiten im Lobpreis, who in der Anbetung? To have refreshing times in worship? Im Gebet. In prayer. Im Gebet, erfrischendes Gebet, das Gebet wieder Spaß macht. Refreshing prayer, that it's fun prayer. Ja. Und auch ein Belohner. Der Herr ist ein Belohner. God is a rewarder. Zeiten der Erquickung. times of refreshing and revival. Dazu ist Buße und Umkehr notwendig. And that's why we need to repent. Diese Buße ist die Erkenntnis darüber, dass wir den Willen Gottes in gewissen Dingen in unserem Leben verpasst haben. This repentance is the awareness that we have not done the will of God in some areas of our life. Und wahrscheinlich denkt es jeder an seine persönlichen Dinge, die du verpasst hast. And maybe some of you might be thinking about your own. Aber ich möchte heute über Einheit sprechen. But I want to talk about unity today. Wo wir als Leib Christi sein Volk hier verpasst haben. Where we as the body of Christ have not walked in unity. Denn wenn man sich so ein bisschen umschaut, ist es fast auch möglich, daran den Glauben zu verlieren, Einheit mal zu sehen. Because if you look around, then it's very easy to not believe in unity. Ja, es gibt so viel Spaltung. Because there is so much separation between us. Kritisiert jetzt. Where there is a lot of criticism. Wo Worte richtig verletzen, manchmal töten. Where words hurt or also lead to death. Und über die Jahre war ich schon öfter dran, diesen Glauben zu verlieren, dass überhaupt Einheit möglich sein wird. And over the years I sometimes just lost faith in unity. Und wenn ich dann mit Gebet ringe für Einheit. But we should pray for unity. Und mehr mit mir ringe, überhaupt das zu glauben, dass Einheit kommen wird. And sometimes I just have a hard time believing in myself. Zeig mir der Herr in Johannes 17, Vers 20, zwei Verse, 20 und 21. In John 17, 20 and 21. Und Jesus sagt hier, and Jesus says, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Und in Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Und weißt du, warum ich an Einheit glauben kann? Why do I believe in unity? Weil Jesus gebetet hat. Because Jesus prayed. Und alle Gebete von Jesus erhört werden. And because all prayers of Jesus come true. So Jesus wird diese Einheit in uns gründen und bilden. Jesus will bring that unity to us. Amen. Amen. Wir werden Erweckung erleben hier in Wien. We will see revival in Vienna. Und ihr seid ein großer Teil dabei. And we are a big part of it. Ihr habt diese Erweckung im Herzen. You have the revival in your heart. Die Erweckung ist nicht etwas zu produzieren. Revival is nothing you can produce. Erweckung ist das Herz des Anbeters. Revival is the heart of a worshipper. Es geht nicht, dass irgendwer erweckt wird. It's not that somebody is experiences revival. Es geht nicht darum, dass die Wiener endlich erkennen, dass Jesus der Herr ist. It's not about the Viennese people recognizing that Jesus is Lord. Erweckung beginnt zuerst bei mir. Revival starts in my own heart. Und zugleich bei dir. And in your heart. Bei jedem bei sich selbst. With yourself. Das ist Erweckung. That's revival. Aufweckung. It's awakening. Ja. Und weil Jesus gebetet hat, dass Erweckung kommen wird, and because Jesus prayed that awakening will happen, so glaube ich es auch. That's why I believe it. So was möchte ich sagen? So what do I want to say? Diese Einheit, von der wir sprechen, so this unity we're talking about. Manchmal spreche ich mit Menschen über Einheit und sie sagen dann, sometimes I talk to people about unity and they say, müssen wir jetzt alle verschmelzen? Müssen wir alle das Gleiche glauben? Do we all have to merge and do we all have to believe the same things? Alle die gleiche Theologie haben? Do we all have to have the same theology? Alle, die auf der Bühne stehen mit Krawatte und mit Sakko? Does every person on the stage have to have a sakko? No. A jacket and a tie? A tie, yeah. No. Nein. No. Thanks. We have a lot of fun of here. We have a lot of fun, no? Also Einheit besteht nicht darin, dass wir verschmelzen. So unity is not us all merging together. Ich möchte euch ein Bild skizzieren, okay? I want to give you a picture of that. Wir sind ja viele Wiener hier wahrscheinlich. There are a lot of people from Vienna here, I suppose. Und den Rest begrüßen wir hier in Wien. And the rest of you, welcome. Und wir freuen uns ganz, ganz herzlich, dass ihr auch dieses Neujahrskonzert wahrscheinlich kennt, oder? And you all know the New Year's concert. Großes Orchester. It's a huge orchestra. Am 1. Januar. On the 1st of January. Do you know that? Ja. Es ist ein bisschen andere Musik wie hier heute Abend, aber auch gut. It's a little different from the music we heard today, but it's also good. Und jetzt habe ich mir das so vorgestellt. And so I had that picture in mind. So eine halbe Stunde bevor das Konzert eröffnet wird. So half an hour before the orchestra starts playing. Die Musiker sind noch irgendwo hinter der Bühne. The musicians are somewhere behind the stage. Aber die Sesselreihen stehen schon. But their chairs are already ready. Die Pulte stehen. And their desks are already ready. Ja, die Noten liegen drauf. And they already have their notes. Und dann stelle ich mir vor, ich gehe da so hin und schaue mir diese Noten an, die Partitur. And I imagine just going through their rows. Ich bin auch ein Musiker, bin ganz begeistert von diesen Noten. I'm a musician myself and I'm really amazed. Wie künstlerisch die ausgeführt. How creative they are. Wow. Wow. Dann gehe ich rüber zum nächsten. And then I go to the next desk und erstarre fast vor Schreck. And then I'm shocked. Das ist ganz was anderes hier. It's totally different. Ich denke mir, oh, das in einer halben Stunde geht's los. In half an hour the concert starts. Die Übertragung geht weltweit hinaus and über das Fernsehen. It's a live stream on television throughout the whole world. Der hat die falschen Noten hier liegen. And this is the wrong music. Anders gegenüber dem hier. It's not the same as on the other desk. Das Blut schießt mir in den Kopf. Ich gehe zum nächsten. And I go up to the next desk. Ganz anders. And it's again different. Wieder ganz anders. And different again. Hier auch ganz anders. Also different. Und dann kommt dieser Moment, wo der Dirigent auf die Bühne geht. And then the conductor comes to the stage. Die Musiker haben inzwischen Platz genommen. And the musicians have already sat down. Die Violinisten stimmen ihre Violinen, ihre Saiten. And the violins are already prepared. Die Pauken werden nochmal gestimmt. All the instruments are prepared. Und dann kommt dieser Dirigent, sein Dirigentenstab. And then the conductor comes with his Der stellt stick sich hin. And he gets in front of the orchestra. Und da gibt es Zeichen. And then there's a sign. Und die Musiker setzen an. And the musicians prepare to start. Und ich stelle mir vor, jeder hat doch andere Noten. And I imagine, but everybody has different music on their Jetzt desks. Beginnt's. And now das it Dilemma. Starts. And now the dilemma starts. Jetzt ist Wien in aller Welt unten durch. And now the reputation of Vienna is down under. Und der Dirigent setzt an. And the conductor starts. Und gibt den Einsatz. And tells them to start. Und die Musiker spielen. And the musicians play. Jeder etwas anderes. Everybody has different music. Und da kommt eine ganz tolle Melodie. And there is a great harmony that comes out of that. A symphony. Eine Harmonie in dieser Symphonie. A melody in that symphony. Ja. Yeah. Und es klingt fantastisch. And the sound is fantastic. Gewaltig. It's amazing. Harmonisch. It's harmonic and it all fits together. Ihr Lieben, genau ist es so mit unseren Gemeinden, mit unseren Werken. And it's the same thing with our churches. Wir denken manchmal diese Gemeinde da drüben. And sometimes we think the church over there. Also wir als Gemeinde, wir haben es ja gesehen, ja, wir gehen da raus, verteilen Decken und verteilen Bibeln und man muss ja evangelisieren. And our church, I mean, we go out there and we give blankets to people and Bibles. Und Leute einladen uns. And we invite people. Aber die Gemeinde da drüben. But the church over there. Die sitzen nur im Warmen. They just sit in their warm house. Und beten nur. And they just pray. Die gehen nicht raus, wenn es kalt ist. They don't go outside when it's cold. Die anderen, die wissen alles immer besser, die sind so prophetisch irgendwie drauf. And the others, they always prophecy. Die reden so irgendwie was daher. Man kann es gar nicht verstehen, was sie wollen. We don't even understand what they want. Aber das sind diese verschiedenen Partituren. But we all have different music. Ihr Lieben, wenn wir Einheit sehen wollen, and if we want to see unity, bleiben wir mal hier in Wien. Then let's stay in Vienna. Dann geht es genau darum, dass wir sagen, okay, der große Dirigent. Then that's what it's all about, the big or great conductor. Er weiß, welche Partitur er welcher Gemeinde gegeben hat. He knows what music he gives to which church. Und jede Gemeinde für sich bereitet sich auf diese seine Stimme vor. And every church prepares for their part of the music. Und wenn wir Respekt haben gegenüber dem anderen. And if we respect the others. Und den anderen nicht kritisieren. And if we don't criticize them, sondern anderen segnen, but bless the others. Freisetzen. And set them free. Tun lassen, was er am Herzen hat. If we let them do what they have on their hearts. Und der große Dirigent ansetzt. And the big conductor prepares us. Jesus Christus ist unser Dirigent. Jesus Christ is our conductor. Dann werden wir diese wunderbare Symphonie hören. Then we will hear the symphony. Erlebnis sind unsere Schritte, die wir gehen. But that's the steps we have to take. Die wir gehen müssen. That we have to im take. Respekt. In respect. Dem anderen gegenüber. Of others. Toleranz. Intolerance. Es geht nicht darum, dass wir hier jetzt Einheit basteln zwischen den Institutionen. It's not about merging all churches together. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, katholische Kirche mit den Freikirchen irgendwie zusammenzuschaufeln, zusammenzumatschen. It's not about joining the Catholic Church and the free churches. Aber es geht darum, dass Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben, but it's about people who have Jesus in their heart, ein Teil seines Volkes ist. That all of those people are part of the people of God. Und da gibt's auch bei den Katholiken welche. And of course, auch bei den Protestanten. Also Catholic or Protestant people jede belong Konfession. To that group. Every denomination. Amen. Amen. Halleluja. Viele Musiker, viele Instrumente, aber doch nur ein Orchester. A lot of musicians and they are still one orchestra. Viele Gemeinden. A lot of churches. Viele Talente. A lot of talents. Viele Gaben. A lot of aber nur gifts, ein Volk. But it's one people. Wisst ihr, als Israel gesammelt wurde damals? When Israel was joined together. Und auch heute noch. And still today. Dann sind die immer noch in Stämme unterteilt. Then they were differentiated into tribes. Ja, sind 12 Stämme. In 12 tribes. Sie wurden nicht vermischt, irgendwie nur ein Volk zu sein. They were not joined together to be one. Sie haben ihre Stammeskultur. But they had their culture in their tribes. Halleluja. So Gott wird uns dahin führen, weil er gebetet hat dafür, dass es passieren wird. So God will lead us into that unity because he prayed for that. Ist oft sind es diese trennenden Dinge sind oft Kleinigkeiten. The separating things are often the small things. Da war irgendwas einmal, hat man etwas gehört, hat jemand was gesagt, ein Pastor hat mal das gesagt oder irgendwie anders gemeint, ich habe so verstanden. Maybe just small things. Somebody said something about a church and I heard something and das hat mich I verletzt. Misunderstood. Das hat mich verletzt. It hurt me. Oder irgendeine kleine Meinungsverschiedenheit. Or just some difference of opinion. Und das trennt uns oft. And that separates us. Eine kleine Geschichte zum Abschluss. Maybe just one story. Vielleicht kennt ihr Francis Frenchipan. Maybe you know Francis Frenchipan. Ich hab's auch, ja, Francis Frenchipan. Er ist auch für Einheit und ich habe eine CD von ihm gehört und er hat erzählt von seiner Tochter. It's about unity and I heard a CD and it's about his daughter. Genau, und er hat erzählt, dass seine Tochter am Computer sitzt. And he told me that his daughter was sitting at her computer. Und ihr wisst ja, wie das mit dem Internet so ist. And you know how the Internet works. So in einem Chatroom. So in a chatroom. Und die Tochter war in einem Chatroom. And the daughter was in a chatroom. Und im Chatroom ist es ja so, dass man ja nicht seine eigene Identität angibt, sondern hat man schon Nickname. So in the chatroom you don't go in there with your own identity, but you have a nickname. Und man weiß gar nicht, wer der andere wirklich ist. But you don't really know who you're talking to. Auch das Bild muss nicht stimmen. The picture doesn't have to be yours either. Man unterhält sich so mit jemandem. So you just have a conversation with somebody. Und dieses Mädchen hat sich unterhalten im Chatroom. And that girl had a conversation with somebody. Und irgendwie hat sich das dann herauskristallisiert, dass sich sie mit jemand anderem Mädchen ganz gut versteht. And somehow two girls they really they liked each other. Und sie haben herausgefunden, dass sie die gleiche Musik lieben. And they had the same interest, they liked the same music. Und die gleiche Kleidung. And the same kind of dress. Und Sportarten, die sie gleich lieben. And they liked the same kind of sports. Und das war dann irgendwie interessant. Sie haben dann gesagt, hey, woher kommst du eigentlich? And it was interesting and they asked each other where do you actually come from? Und sie hat dann gesagt, ja, ich komme aus den USA. And one girl said, well, I'm from the States. Im Chatroom kann das ja von überall her sein. And in the chatroom you can be from everywhere. Und das Gegenüber sagt, ja, ich komme auch aus der USA. And the second girl said, well, I'm from the States too. Und sie sagt dann, ja, wo in der USA? And she asked, where in the States are you from? Mittlerer Westen. Middle West. Ja. Oh, ich bin auch aus dem Mittleren Westen. Oh, really? I'm from there too. Wo genau? Where exactly? Und sie nennt dann diesen Namen. And then she said a name. Von dieser Stadt. Of a city. Und sagt, ich komme auch von da. Oh, that's the same city where I come from. Wer bist du denn? Who are you? Und dann haben sie ihre Identität ausgetauscht. And then they told each other about their identity. Und dann hat die Tochter von Francis Frenchipan. And the daughter of Francis Frenchipan. Hat sie festgestellt. she realized, dass sie dieses Mädchen kennt. That she knows that girl. Aber keine gute Beziehung hat. But she doesn't have a good relationship. Da war irgendwann einmal etwas. So once, some time ago, there was something. Und sie konnten sich im normalen, im realen Leben eigentlich gar nicht so richtig verstehen. And in real life, they didn't really like each other. Aber ohne diesen Punkt. But without that im Chatroom, little thing in the chat room. Da waren so viele Gemeinsamkeiten. There were so many similarities. Und ich sage euch etwas. And I tell you something. In den Gemeinden ist es genau das Gleiche. In the church is the same. Da ist irgendwann etwas mal passiert. Sometimes there might have been something. Aber da gibt es viel, viel mehr Gemeinsamkeiten. But there are more similarities da gibt es viel mehr Gemeinsames als das, was uns trennt. There are more similarities than differences. Was können wir tun? So what can we do? Wir können ganz einfach hingehen, unsere Hand ausstrecken und sagen: Hey, du, vergib mir. We can just go up there and shake somebody's hand and say, forgive me. Vielleicht ist heute jemand da von euch, wo du sagst, ja, mir ist es passiert. Maybe there's somebody here where you can say, yeah, it happened to me. Mich hat jemand verletzt. Somebody hurt me. Okay, mich hat ja jemand verletzt. Okay, somebody hurt me. Er muss der andere kommen, oder? So the other person is supposed to walk up to me. Nope. Gott sagt, wenn du stehst und anbetest, ist immer wieder bei der Anbetung. God says, kommen back nicht to worshiping weg. Again. If you stand here wir kommen worship, da nicht weg, es muss wichtig sein. It has to be important because we're having it over and over again. Wir lesen im Wort Gottes, wenn du stehst und anbetest. If you stand and worship. Und plötzlich fällt dir ein, dass du etwas gegen jemand hast. And it comes to your mind that you have an argument with, you have something against somebody else. Weil dich jemand verletzt hat oder so. Because ja. Somebody hurt you, maybe. Aber der andere ja schuld ist, ne? And the other one, it's the other's fault. Dann sagt Gott, lass alles liegen und stehen. Then God says, leave everything. Und geh hin und bring das in Ordnung. And go to that person and make it right again. Soweit es an dir ist. Halte Frieden, soweit es an dir ist. Have peace, if you can. Amen. So, mein Herz schlägt für Einheit, für Erweckung. So, my heart is focused on unity. Aber nicht auf Kosten der Wahrheit, ist auch klar. But not on the cost of truth. So, was können wir tun, ohne dass wir uns verbiegen müssen, um in diese Einheit hineinzukommen? So, what can we do in order not to completely deform to get to that unity? Es braucht unseren Respekt dem anderen gegenüber. It needs our respect towards the other person. Seiner Beruf, ihrer Berufung. His calling. Ja, den Talenten. Talents. Wir sollen uns nicht anpassen oder ein Einheitsbrei werden. We should not totally adapt to each other and become one. Und wenn wir diese Schritte gehen, wenn wir dahin kommen, if we take those steps, dann werden wir das erleben, was im Psalm 133 steht. Then we will see it happen what it says in Psalm 133. Sieh, wie fein und wie lieblich ist's. How good and pleasant it is. Wenn Brüder in Einheit zusammenstehen. When God's people live together in unity. Amen. Amen. Was kannst du, was können wir heute noch tun, um in diese Einheit hineinzukommen? What can you do today, or what can we do today to get into that unity? Vielleicht bist du mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitern, vielleicht auch mit den Arbeitskollegen oder mit irgendjemand anderen, hast Meinungsverschiedenheiten. Maybe you have a conflict of opinion with somebody, with your parents, your children, your colleagues or your employees. Es braucht einen ersten Schritt. It needs a first step. Von dir. Of you. Hinzugehen. To walk up to that person. Die Hand zu reichen. And to take their hand. Und sagen, vergib mir. And to say, forgive me. Oh, die hat ja mich verletzt. But he hurt me. Ja, vergib mir. Forgive me. Ja. Vergib mir, dass forgive ich dir Anlass me. Gegeben habe, mich zu forgive verletzen. Forgive me that I was... Bringen wir es in Ordnung. Yeah. That you gave me a reason. A reason, ja. Yeah. Oder wenn wir eine vorgefasste Meinung haben gegen andere Gemeinden. So if you're prejudiced against other churches. Und ich möchte euch ein Geheimnis sagen, verraten. And I want to tell you a secret. Ihr seid halt so eine Gemeinde, wo wirklich eine große Einheitsliebe, eine Liebe für Einheit vorhanden ist. And I want to tell you that you are a church where there's a lot of unity and love. Der Herr kann euch verwenden. God can use that. Der Herr wird euch verwenden. God will use that. Da ist Liebe in eurem Herzen. There is love in your heart. Und die fließt von einem zum anderen. And it flows from one person to the other. Und Gott wird dich verwenden. And God will use that. Einheit zu bauen in dieser Stadt. To build unity in this city. Damit dieses Gebet hier so wahr werden wird. In order for the prayer of Jesus to come true. Da wo wir eins sind. That when we're one. Wird die Welt erkennen. Then the world will see. Dass Gott Jesus gesandt hat. That God sent Jesus. Und das ist der Schlüssel. And that's the key. Der Schlüssel für Erweckung. The key to revival. Dass wir umkehren. That we repent. Dass wir unsere Hand reichen. That we shake hands with dass people. Dass wir unseren Nächsten respektieren. That we respect other people. Und tolerieren in seinen Berufungen. And tolerate them in their calling. Und wir werden Erweckung haben. And then we will have revival. Und ich sehe vor mir das Stadion gefüllt. And I can see a stadium full of people. Obwohl, wenn ich wieder nachdenke, Stadion auch sehr klein ist, oder? But when I think about it, that's small too. So, lass uns mal daran glauben. So let's believe in that. Ich sehe das Stadion gefüllt mit Christen, die Gott preisen. I see a stadium full of Christians praising God. Und ich sehe Wien auf dieses Stadion schauen. And I see Vienna look at that stadium. Und Menschen werden erkennen, and people will see, dass Jesus der Sohn Gottes ist. That Jesus is the Son of God. Das brennt auf meinem Herzen. That's on my heart. Und ich weiß, hier brennt ein großes Feuer von dieser Erweckung. And I can see the fire burning here in this church. Und der Herr wird es schüren. And the Lord will not let it go out. Und wir werden es sehen. And we will see that. Zum Abschluss möchte ich nur fragen, wenn jemand heute zum ersten Mal hier reingekommen ist. Before I end, I want to ask if somebody's here who hasn't been here before. Du hast viel über einen wunderbaren Jesus gehört. And you heard a lot about Jesus. Einen Jesus, der rettet. A Jesus that saves. Ein Jesus, der befreit. A Jesus that frees. Ein Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. A Jesus that died for us for our sins on the cross. Aber auch für unsere Krankheiten. But also for our sicknesses. Der für uns gestorben ist. Who died for us. Aber von den Toten auferweckt wurde. Who rose from the dead for us. Der heute da ist und die Hand reicht. And who's here today and who wants to shake hands with you. Und zu dir sagt, komm, gib mir deine Hand. And who wants to say, give me your hand. Lass mich in dein Leben. Let me into your life. Und du sagst, okay, I surrender, ich gebe auf. And you say, I surrender, I give up. Da möchte ich für dich beten heute. Then I want to pray for you today. Vielleicht frage ich jemand da, der Jesus in sein Herz einladen möchte. Is there somebody here who wants to? Vielleicht können wir kurz die Augen schließen dazu. Maybe you can close your eyes. Halleluja. Wenn du da bist und diesen wunderbaren Jesus einladen möchtest. If you're here and you want to invite Jesus. Dann möchte ich bitten, dass du ganz einfach das Gebet nachsprichst. Then I want to ask you to repeat the prayer. Herr Jesus. Jesus. Danke, dass du meine Sünden, meine Krankheiten getragen hast. Thank you for carrying my sickness. Ich habe erkannt, dass du der Herr bist. I'm aware that you are Lord. Ich habe erkannt, dass du der König bist. I'm aware that you are the King. Dass du das Lamm Gottes bist. That you are the Lamb of God. Dass du mich freigesetzt hast. That you have freed me. Durch dein kostbares Blut. Through your blood. Herr, komm du in mein Leben. Come into my life. Du sagst in deinem Wort. You say it in your word. Du kamst in diese Welt. You came to this earth. Und deinen Namen dich nicht auf. Didn't okay, receive the world didn't receive him. Aber alle, die ihn aufnahmen, but everybody who invited him in, denen gabst du das Recht, Kinder Gottes zu heißen. You gave them the right to be called children of God. Vater, ich danke dafür, wenn jemand das Gebet nachgesprochen hat. Jesus, thank you for everybody who prayed that prayer. Dass du was Wunderbares in ihm getan hast. That you did something great in his heart. Eine neue Geburt. Ein neues Leben. A new life. Du sagst, das Alte ist vergangen. Everything old is old now. Vater, ich segne diese Personen. I bless those people. Ich bitte, dass du kommst, dass du sie berührst. And I ask you to touch them. Dass du sie in dein Wort hineinführst. That you would lead them into your word. Ich bete um deine Weisheit, Herr. And I ask you for your wisdom. Ich bete auch, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. And I ask you to fill them with the Holy Spirit. Dass du ihnen wunderbare Lobpreiszeiten schenkst, Herr. That you would give them wonderful times of praise. Und dass du sie erfüllst jeden Tag in deiner Gegenwart. And that you would fill them up in your presence every danke, day. Danke, Jesus. Thank you. Amen. Amen. Halleluja. Der Herr hat was Gutes vor hier in Wien. The Lord has a lot of good things. Und er hat ein Auge auf dich. And he's looking Amen. At you. Halleluja. Der Herr mit euch.